Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Nicht noch ein Marvel-Podcast. Oder sollte ich ihn jetzt umbenennen? Nicht noch ein Spider-Man-Podcast. Die nächsten Casts werden, glaube ich, etwas Spider-Man-ig. Warum wir Spider-Man-Podcast machen, hat einen ganz einfachen Grund. Civil War wird Spider-Man vorkommen und bis dahin dachte ich mir, wir besprechen einfach die vorherigen Filme, die es vorher gab, bevor wir zu den neuen Dingern kommen. Da ich das wie immer natürlich nicht alleine machen will, habe ich mir meine zwei Kollegen eingeladen. Einmal der gute Markus. Hi. Und der gute Jürgen. Hello. Und soweit ich noch weiß, ist eigentlich Spider-Man auch unser dreier Lieblings-Superheld, oder? Ja, doch. Ich finde Venom viel cooler, aber ja. Wir reden von Helden. Venom ist so, er ist zumindest auf Spider-Man. Er ist eine Art Held. Technisch gesehen ist er ein Held. Technisch gesehen ist er ein Held. Den ersten Auftritt hatte er in Amazing Fantasy Nummer 15 von 1962 als die Spinne. Es ist Marvels Punching Ball. Er kämpft gegen Chameleon, Gaia, Dr. Octopus, Sandman, Electro Mysterio, Green Goblin und Kraven the Hunter. Der Kerl ist... Er wird alles... Also Spider-Man ist wirklich der Punching Ball von Marvel. Also, was dem nicht schon alles passiert ist. Es gibt so viel Shit, was dem Kerl passiert ist. Es ist der Wahnsinn. Spider-Man ist sowas wie ein Dummy. Beim Autotesten. Wir wollen ausprobieren, ob das an Superhelden funktioniert. Spider-Man! Ja. Du, Peter, du hast doch gerade persönliche Probleme zu lösen in deinem Privatleben. Kümmer dich doch erstmal hier um den Superbösewicht und vergiss, dass du dein Privatleben, denn aus großer Kraft erfolgt große Verantwortung. Ja, richtig. Alien-Parasiten, funktionieren die mit Helden? Ja, Spider-Man, probier's mal aus. Ja, Amazing Spider-Man Nummer 121 aus dem Juni 1973 ist übrigens der berühmteste Comic, weil das ist der Tod von Gwen Stacy. Einer der krassesten Tode überhaupt im Universum. Gwen Stacy ist eine wiederkehrende Figur gewesen von Spider-Man, und zwar eine seiner Love Interests. Und das war heilige Scheiße. Ja, da hat er ja auch eigene. Ja, das war sehr, sehr hart. Der erste Auftritt von Venom übrigens, besser gesagt vom schwarzen Anzug, war von 1984 in Secret Wars. Als er random in einem Raumschiff auf Knöpfe gedrückt hat, um einen Anzug zu kriegen, und der war auf einmal schwarz. Er so, hey, coole Farbe, cool, den behalte ich an. Das ist erst so ein Venom kam erst 1988, das war der erste Auftritt, da hat sich das erst rausgestellt, dass das, was er da anhatte, kein Anzug war, sondern ein lebender Symbiont, der ihn innerlich auffraß. Yep. Es gab mehrere Serien, seit 1967. Es gab in den 70ern gab es sehr viele. Es gab eine Realfilmserie. Es gab ja auch noch uralt Filme. Also ich erinnere mich an den allerersten Spider-Man-Film, den mir mein Dad, also diesmal kann ich sogar im Marvel-Universum sagen, mein Dad hat mich dazu gebracht, weil er eine VHS von Spider-Man zu Hause hatte. Es gab eine Realfilmserie, die richtig schlecht war. Ja. Wenn du die heute guckst, die sind so trash. Aber ich habe sie als Kind geliebt. Der Anzug, ja, ich auch. Das sah aus wie das schlechteste Cosplay, das man heutzutage irgendwo auf dem Grabbeltisch bekommt. Ja, heute würdest du auf einer Convention dafür ausgelacht werden. Ja, in Japan 1970 gab es eine Realfilmserie. Da hatte er einen Riesenroboter als Hilfsmittel. Natürlich hat er den in Japan. Fantastisch. Mitte der 80er, Anfang der 90er gab es zwei Versuche in der Realverfilmung, die wurden aber nie umgesetzt. Die erfolgreichste Animationsserie ist von 1994, New Spider-Man Adventures. Das heißt, mit dem erwachsenen Spider-Man. Die war auch sehr, sehr geil. Die hat auch dieses geile Intro gehabt. Spider-Man, super geil. Das hat dieses geile E-Gitarren-Riff gehabt, ja. Ja. Die wurde sehr stark zensiert. Es gab keine Darstellung von Tod, Sterben oder Töten. Wurde durch Zerstören ersetzt. Und Kontrahenten dürften nicht mit Fäusten kämpfen, was sehr strange war damals. Dann also ein bisschen was von der Naruto-Zensur bei uns. Ja, schon. Wo dann alle nur besiegt wurden, und der hat seinen Clan nicht ermordet, der hat ihn nur entführt. Ja, ja, oder wie bei Dragon Ball, wo die Leute extra, die haben schwer geatmet, wenn sie am Boden lagen. Katastrophe. Oder wie hattest du es zitiert? I can see their parachutes, they're okay. Wenn die, wenn diese am Anfang, wo diese Reporter, wo Vegeta diesen Reporter abschießt und dieses explodiert, du hörst halt Yamcha im Hintergrund sagen, I can see their parachutes, they're okay. Ja, auf jeden Fall. What the fuck. Da gab es den Ultimate Spider-Man von 2017. Da gibt es Das war eine völlig okaye Serie eigentlich. Ja, habe ich aber auch nicht gesehen tatsächlich. Ich schon, weil Spider-Man ist. Weil Spider-Man, richtig. Also von 67 bis 70 gab es einfach nur Spider-Man. Das war die Realserie. Da gab es auch nur, ich glaube, ein oder zwei Staffeln von. Dann die japanische gab es von 78 bis 79. Dann gab es Spider-Woman 79 bis 1980. Hat man auch sehr wenig von gesehen. Spider-Woman ist aber auch so, es gibt auch sehr, sehr viele Variationen von. 81 bis 82 gab Spider-Man 5000, das ist der Miguel gewesen. Es ist dieser Zukunfts-Spider-Man. Videospiele gibt es en masse von dem Ding. Das legendär schlechte Gameboy-Spiel, ja. Naja, das legendär schlechte Game, das legendär episch. Schlechte Atari-Game, Alter. Episch. Jesus. Episch schlecht. Richtig mies. Eines der besten damals war das für die PlayStation 2 zum zweiten Film von Sam Raimi. Da waren aber beide gut, aber das zweite war natürlich besser, ja. Das zweite hatte dieses geile Gefühl, wenn du durch die Stadt geschwungen hast. Das war absolut, cool. Absolut. Aber was ich beim ersten Spider-Man-Spiel mochte, war, dass du da diesen Offsprecher hattest im Tutorial und der die ganze Zeit kommentiert hat, was du tun sollst. Und dann, so, du schwingst jetzt darüber zur Wand und ich hole mir in der Zwischenzeit was zu essen. Dann schwingst du da hin und dann ist er wirklich... Du bist also an einer Wand und du bist da oben. Das habe ich bis heute nicht vergessen, weil ich das so fucking lustig fand. Das ist Bruce Campbell gewesen übrigens, der das auch im zweiten Teil gemacht hat. Im Deutschen cool. War es der Synchronsprecher von Richard Dean Anderson, also hier von MacGyver. Dann gab es von 81 bis 83 Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde. Dann gab es 93 bis 98 New Spider-Man. Dann Spider-Man Ultimate, es gibt so viel Spider-Man Ultimate Kids, Spectre der Spider-Man, der Ultimate Spider-Man. Weil er halt neben Batman der beliebteste Superheld ist. Ja, Avengers gemeinsam unbesiegbar. Spider-Man auf Disney XD. Und das Neueste ist Spidey und seine Superfreunde. Es gibt einen Realfilm, das ist so geil, so ein geiler Deep Cut. Es gibt einen Realfilm von 1973 ohne Marvels Genehmigung ohne Marvels Genehmigung produziert. Der heißt Three der Adam. Das ist ein ausländischer Film. Spider-Man kämpft als Bösewicht gegen Captain America und Santo, einen Luchador. Der war aktiv von 1917 bis 1984. Ich habe da sogar was von gesehen. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Alter, es ist so schlimm. Es ist richtig mies. Ich habe mir da ein bisschen was zu angeguckt. Irgendwann im Internet. Da gibt es alte YouTube-Videos, haben, die besser aussehen. Ja, es ist super. Er hat eine Knarre und zwar ist richtig schlimm, das Ding. Katastrophe. 73? Ja, also glaubst du, der offizielle Film von 1977 sah so viel besser aus? Ja, von 78 bis 79 gab es eine Serie, der Amazing Spider-Man, das sind drei Doppelfolgen, wurden hier als Kinofilm vermarktet. Aber es gibt ja auch dann, den Live-Action. Das können die Filme Spider-Man sein, die man von 77. Hat. Das waren zwei oder drei Filme. Richtig. Zumindest bei uns sind sie auf VHS als Film rausgekommen. Oh Gott, und diese Wandkrabblerei. Ich erinnere mich bis heute noch, wie immer so den Kopf über die Brüstung dann auf einmal hochkommt und du dir denkst, boah, die haben doch irgendeine platte Scheibe hingelegt und er musste am Boden einfach entlang krabbeln. Das war wie mit Batman, der Batman-Serie damals mit... Und dieses Arm. Ja, aber da war es aber bewusst trashig, wie sie da hochgeklettert sind. Nee. Ja, aber dort war es ja gefühlt nicht mal so, dass sie es als Trash bewusst setzen. Aber ich erinnere mich auch an dieses Armband, wo er immer diese Kapseln einsetzt, diese Fieberzäpfchen. Ja. Oh. Herrlich. Oh. Und dann gab es von, war das 2002 oder 2001 war der von Sam Raimi? Ich glaube 2002 war es. Sam Raimi mit Tobey Maguire, der richtige. Das müsste 2001 gewesen sein. Film. Ja, mein Gott. Und Tobey Maguire, hands down, ist auf jeden Fall der beste Peter Parker überhaupt. Von der Realität. Kann man sich drum streiten. Ich mag ihn als Spider-Man und als er ist der bessere Peter Parker tatsächlich. Ja, habe ich ja gerade gesagt, der beste Peter Parker, nicht der beste Spider-Man. Er ist der beste Peter Parker. Er ist der beste Peter Parker, das ist wahr, ja. Sam Raimi ist bekannt für Tanz der Teufel, großartige, oder auch The Evil Dead. Absolut großartig. Und Darkman 2. Was für ein Zufall dann, dass Bruce Campbell im Film vorkommt. Sowas aber auch. Tobey Maguire wurde zu dem Zeitpunkt sehr unbekannt. Der war in Pleasantville dabei. Bei Roseanne ist er aufgetaucht und bei Walker Texas Ranger. Pleasantville war ein ganz cooler Film. Das war so eine Schwarz-Weiß-Stadt, wo die da reingesaugt wurden. Und dann haben sie irgendwie die in Farbe gebracht. Das war ganz nett gemacht. Und dann haben natürlich William. Der war vor allem technisch sehr interessant. Ja. Da haben wir Willem Dafoe. Der großartige Willem Dafoe, also bekannt aus Platoon, den furchtbaren Speed 2, dem großartigen Der blutige Pfad Gottes und American Psycho. Dann Kirsten Dunst, die MJ spielt, die ist in Interview mit einem Vampir, das war nämlich das kleine Mädchen, das wusste ich auch nicht mehr. Und bei Toy Soldiers. Bei Small Soldiers. Small Soldiers, meine ich ja, ich verwechsel immer die Titel. Ja, ja, und bei Jumanji war sie auch dabei. Dann yeah. James Franco war vor Spider-Man absolut nicht bekannt. Den kannte keine Sau. Sehr interessant. Und natürlich, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Aber danach ist er durch Spider-Man richtig groß geworden. Dann natürlich der großartige, fantastische J.K. Simmons. Als J. Jonah Jameson. Als J. Jonah Jameson. Das ist der J. Jonah Jameson. Der ist fucking geboren, um diese Rolle zu spielen. Gott, ich liebe ihn so sehr. Ich behaupte immer noch, J.K. Simmons ist J. Jonah Jameson. Ja, er ist es einfach. In real. Junior. Ja. Überlegt mal, Jay, beide fangen mit Jay an. Der hat das K nur ausgetauscht. Und dann, der ist unter anderem gewesen in der Club der Teufel, in der Schakal und in The Mexican. Dann haben wir Bruce Campbell Cameos als Ringrichter und Randy Savage als Bonesaw. Hey, Bonesaw is ready! He's ready! Oh Gott, oh, ich vermisse Randy Savage. Ja, das tun wir alle. Das war so ein sympathischer Kerl. Aber allen voran Bruce Campbell, der gibt ihn ja erst den Namen Spider-Man. Ja. Weil, als wen soll ich dich ansagen? Die menschliche Spinne. Was? Ach, was für ein Scheiß. Hier kommt Spider-Man! Der Human Spider. Oh, Gottes Willen. Videogame Credits. Die Credits sind 1:1 PlayStation 2. What the fuck? Alter Spiel. Aber wann habt ihr denn eigentlich zuletzt gesehen? Ich vor circa 2 Stunden. Und zum ersten Mal, ich glaube, irgendwann im Free TV zum allerersten Mal, soweit ich noch weiß. Im Kino damals nicht auf jeden Fall. Was war es bei euch? Ja, ich habe ihn auch im Free TV das erste Mal gesehen, aber ich habe mich so in den Film verliebt, den habe ich seitdem bestimmt 100 Mal gesehen. Aber ich habe ihn jetzt in Vorbereitung dementsprechend auch nicht gucken müssen. Das erste Mal geguckt, boah. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Es war auf jeden Fall nicht im Free TV. Entweder ich war im Kino, durfte tatsächlich mal ins Kino 2001. Oder die klassische Story, die meistens bei Videogames kommt: Videothek. So was gab es da damals noch. Ich schätze mal Videothek bei dir jetzt hier. Du warst ja sehr oft da. Also bei mir war es, dass ich immer ein Free TV. Ich habe den auch, keine Ahnung, gefühlt 100 Mal gesehen. Ach ja, über 20- bis 30-Jährige, die als Teenager durchgehen. Wir haben ja, Angst, fantastisch. Katastrophe, die in den Bus hocken. Großartig. Und da ist er auch schon, Willem Dafoe. Yeah, you know I'm some kind of a scientist myself. Ich liebe es. I'm some kind of a scientist myself. Ich liebe es. Da ist er. Das ist wie dieses gottverdammte Meme von Leonardo DiCaprio. When you see a meme in his real habitat. Da ist es. Hey, welcome to the spider room. You have a spider and you have a spider and you... Es sah aus wie eine Bank. Als ob die dann in der Bank reinlaufen. Sie stehen halt so ein paar Dinger mit ein paar Spinnen rum. Passt schon. Wird schon keinem auffallen, dass es kein echtes Labor ist. Naja, eine der gefährlichsten Spinnen der Welt ist weg. Was soll's? Ja, also ich muss sagen, komm schon mal vor. Damals habe ich mir tatsächlich das so vorgestellt. Es soll ja in Amerika spielen und wieso da auf Nummer sicher gehen? Das kostet nur Geld. Stimmt. 1000 Fotos von einer und derselben Person. Kommt bestimmt gut, Peter. Ist überhaupt nicht creepy. Ach, du kannst doch gar nicht schlecht aussehen auf Fotos. Ja, ja. Das habe ich mir tatsächlich so notiert, zu so genau diesen Szenen. Früher ist das als charmant durchgegangen, zu Zeiten dieses Films. Heute wäre das Stalking. Heute wäre das richtig creepy. Aber gut, MJ ist in dem Film der absolute Bitch. What ja. the fuck? Absolut. Armer Willem und sein Gleiter, so wie sein Super Serum. Aber das mal von. Er hat auch das größte Pech. Das Militär kommt dann, ja, wir mögen deinen Scheiß nicht mehr. Wir nehmen den anderen Scheiß, der hässlicher und dümmer aussieht als deiner, und geben denen dein Funding. Wow. Aber auch da, damals war das für mich the American Way of Life. Das ist immer noch so tatsächlich, ja. Das Militär oh, Uncle kommt Ben! Und entweder kassiert sie deinen Scheiß ein, weil es gut ist, oder es knappst dir die Gelder weg und sagt, wir haben geileren Scheiß gefunden. Ja, genau, richtig. Oh, Uncle Ben, gespielt von Cliff Roberts, und Aunt May, gespielt von Rosemary Harris. Oh, okay. Ach, super Dynamik. Das sind auch die beiden für mich, das ist für mich vor allem Tante May. Ja, vor allem Onkel Ben. Das ist der Onkel Ben für mich. Also es gibt für mich keinen besseren Onkel Ben. Keinen besseren Onkel Ben, ja. Der Typ der verströmten Charisma, das ist nicht mehr witzig. Ja, super Dynamik und so liebenswert. Zum Glück passiert dir nichts. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Nur ein echter Wissenschaftler probiert seinen Stuff selber. Ist danach zwar. Es ist noch nie was schiefgegangen. Oh nein, etwas geht schief. Weißt du, deswegen sind Wissenschaftler heutzutage Nerds. Denn Nerds haben Comics gelesen. Das stimmt allerdings, ja. Tobey Maguire Workout Routine. Das Krasse ist ja, aussieht in der Szene, wo er so vor dem Spiegel steht, das war damals buff, richtig krass buff. Das wäre heute nicht mehr Norm. Heute müsste der richtig übelst muskulös sein. Der müsste so aussehen wie Captain America, einfach, ja. Da ist er einfach nur fit. Ja, einfach trotzdem, fit, ja. Ja, Workout-Routine. Er wohnt ihr gegenüber, Fenster zu Fenster. Creepy. Ja, aber dann müssen sie einfach nochmal einen neuen Spider-Man bringen, nachdem den es jetzt gibt. Damit er so eine richtige Kampfmaschine ist mal. Dass er der heutigen Norm entspricht. Stell mal vor, so ein Spider-Man so sieht aus von den Muskeln wie Thor. Ja. Oh Gott. Nein, wie Dwayne. Spider-Man, der 16-jährige Spider-Man wird gespielt von Dwayne The Rock Johnson. Ja, genau. Das ist so ein 16-jähriger Teenager, wie wir ihn uns vorstellen. Ich stelle mir gerade vor, wie Dwayne The Rock Johnson in diesem lachhaften Outfit ist. Ich bin die freundliche Spinne der Nachbarschaft. Oh, ich könnte es mir vorstellen, tatsächlich. Herrlich. Vor allem und sie dann seine Augenbraue hoch. Ja. Oder Uncle Ben wird gespielt von Terry Crews. Ja. Das wäre super. Power! Richtig. Aber ich habe dann eine Bitte. Wenn das wirklich jemand hört und das wirklich umsetzt, mit Dwayne The Rock Johnson als Spider-Man, dann will ich Vin Diesel als Green Goblin. Nee, Vin Diesel spielt Aunt May. Family. Oder Onkel Ben. Family. Das wäre super. Tragische Kindheit, MJ. Ja, MJ, du bist 24, zieh aus. MJ hat es richtig gemacht. Ich finde es aber so süß, wie Peter dann da steht. Ja, hier, meine Onkel, meine Tante können auch mal laut werden. Nein, können sie nicht. Nee, können sie nicht. Nicht so laut wie der komische Vater, der nie wieder auftaucht. Genauso wie die Mutter, die vermutlich vom Vater totgeprügelt wurde. Aber gut, typisch New York. Ja, es ist, things happen. Things happen. Der Stunt war, der scheiß Good Reflex-Stunt war kein CGI, das ist heute noch beeindruckend. Ich weiß, er hat es, glaube ich, über 120 Mal probiert, bis das funktioniert hat. Ja, ja, weil er darauf bestanden hat, dass es machen. Ja, hey, deshalb sieht das auch heute noch phänomenal aus. Ja, hey, Spinnen kommen aus meinen Armen. Normale Pubertät. Spider-Senses, ja, das war cool aus, diese ganz kurze Sequenz mit diesen, mit der Zeitlupe, wo sie das alles gezeigt haben. Das war cool verinnerlicht, dass sie jetzt Spider-Senses hat. Verteidigt ja, auch der, sich auch gegen der Typ, der hier seinen Bully spielt, ist auch einer, der später ein bisschen bekannter geworden ist. Das ist Flash. Ja. Flash Thompson. Ja, ja. Und das ist, aber das ist auch ein Schauspieler, den du später auch öfter gesehen hast. Der Flash-Thompson-Schauspieler, war das nicht der? Oh Gott, nein, ich darf nicht sagen, woher ich den wahrscheinlich assoziiere, wenn ich jetzt den richtigen... Woher? How I Met Your Mother. Genau. Nee, nicht der Flash. Doch, doch, das ist in How I Met Your Mother, ist das der, der, der ist das, der, ist das der muskulöse Anwalt. Das ist der muskulöse Anwalt, stimmt. Brad. Ja, ja. Das ist der. Ja, das ich weiß. Das ist der Anwalt. Oh Gott. Das ist der, oh, der Frog Leg. Oh. Ja, komplett vergessen. Also, da darfst du mir glauben, Stefan, wenn es um How I Met Your Mother geht. Ja, okay, gut, ja, komplett vergessen. Ja, das wissen Markus und ich beide, wer das ist, keine Angst. Ja. Verteidigt sich gegen seinen Bully und wird Freak genannt, lol. Kommt das mal, der Klebetest, der Sprung, beziehungsweise PlayStation 2 Game Test, das, wenn er anfängt zu rennen, oh fuck, die Effekte, die sind rough, ehrlich rough, aber sie halten sich immer noch irgendwie. Ja, das es geht doch halbwegs, man kann darüber hinwegsehen, sagen wir es so rum. Ja, go Web, los, auf und davon. Shazam. Ah, schön, wie das niemand aufhört, dass er da von Dach zu Dach springt. Das ist New York, ist normal. $3,000 für ein Auto? Mein Gott, 2001, wie ich es vermisse. Kostümmontage. Er sollte Comiczeichner werden, dafür verdient er mehr Geld. Oh ja. Dr. Pepper Cameo. Da war aber auch das Product Placement. Dr. Pepper, Sony und Cup Noodles, aus was für einem Grund auch immer. Riesengroß. Ja, Sony ist sowieso, der war ja von Sony produziert. Ja, ja. Er gehört ja Sony. Ja, ich weiß. With great power comes great irresponsibility. Irresponsibility. Da dann trifft er endlich auf Bonesaw. Super. Bruce Campbell Cameo. Nice. Ah, ich liebe das Cage-Match, das zwischen den beiden ist super. Er springt einfach hoch. Ja, jetzt kannst du mir nichts mehr tun. Hehe. What are you doing? Getting away from you. Sehr, sehr gut. Und der Kampf allein war super. Auch wenn du genau gesehen hast, dass Tobey Maguire tritt in die Luft und der wird von einem Stunt-Double verprügelt. Ja, mein Gott. Ah, schön. Ja, herrlich. Furchtbar herrlich geschnitten. Richtig super. Ja, und dann kommt natürlich dieses... Mir ist wohl entgangen, dass das mein Problem ist. Ja, ein bisschen, das ist my problem. Tja, Karma, Peter, Karma, habe ich geschrieben. Ja gut, aber hätten wir an seiner Stelle das anders gemacht? Keine Ahnung. Aber natürlich hätten wir das anders gemacht. Ja, mach's gut, ja, wir Onkel wissen Ben. Ja, dass Onkel Ben gestorben wäre. Ja, mach's gut, Onkel Ben, dein Reisrezept wird für immer das Beste sein. Ich hätte wahrscheinlich noch eine letzte Zigarette für ihn eingepackt oder so. PS2 Peter auf der Suche. Ja genau, wo er da überall raufklettert. My Onkel just died, but wee. Wo gegen diesen Bösewicht. Das ist sein erster Kill tatsächlich, dieser Bösewicht. Ja. Und sein einziger. Naja, nicht sein einziger. Ja, der Goblin, weil, der bringt sich ja nur durch den Trick selbst um, aber eigentlich war er es ja. Spider-Man killt tatsächlich. Ich weiß. Leute. Spider-Man tötet. In den frühen Comics hat er es auch gemacht. Ich sag's mal so, er versucht auf die Leben aufzupassen, aber er ist nicht Batman. Meistens erledigen sie sich blöderweise immer selber, seine Leute. Das ist richtig bescheuert. Ja, lässt sich auch in den Tod laufen. Also ich muss sagen, da kann er ja wirklich nichts dafür. Ja, das in Klammern Exoskelett sieht so dumm aus. Also warum sitzt er da in einem Penis-Cockpit mit zwei Armen? Was soll das? Das ist die Wish-Version von Iron Man gewesen, aber Katastrophe. Dann gab es mal die Spider-Man-Montage, wo die ganzen Leute gesagt haben, oh, der hat oben sein Nest gebaut. Oben sein kleines gehört, hat sein Nest gebaut, hab ich genau gesehen. Richtig bescheuert, fand ich super. Die Montage fand ich klasse. Da ist er, J. Jonah Jameson. Ah, oh, super. Ihre Frau ist dran, Klick aufgelegt. Darf ich euch verraten, dass ich damals echt dachte, das ist ein echter Mann. Lebt nur für die Arbeit und seine Frau muss ihn so lieben, dass er einfach auflegen kann. Ich liebe diesen Kerl einfach nur. Absolut herrlich. Ja, ich brauche ja nicht auf meine Titelseite. Wir haben alles verkauft. Alles? Ja. Titelseite von Spider-Man, auf jeden Fall. So gut. Bring mir endlich mal vernünftige Bilder von dem. Ja, Eddie wurde erwähnt. Eddie Brock wurde erwähnt. Sehr geil. Einfach nur in dem Nebensatz. Ja, Eddie hat die ganze Zeit schon versucht, Fotos zu kriegen. Ich so, nice. Schönes Easter Egg. MJ ist eine absolute Lügnerin. Die ist so eine Lügnerin. Die ist so eine manipulative Bitch. Das ist unglaublich. Ah, ich mag MJ nicht. Ja, das interessiert typisch, Peter aber nicht. Ja, das ist dieses typische. Das ist typisch. Das Highschool-Model wird eine Bedienung, weil sie nichts anderes kann. Dede. Naja, sie könnte, aber sie ist sich zu schade dafür. Dr. Connor wird erwähnt. Ganz kurz. Ja, Dr. Connor hat mich entlassen, weil ich wieder zu spät gekommen bin. Dr. Connor ist The Lizard. Ja, die Echse. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Wollten sie ja auch, sollte ja auch ursprünglich in dem dritten Teil drin vorkommen. Haben sie ja dann geändert gehabt. Wen hätten sie? Entschuldigung, wir sind noch nicht im dritten Teil. Es sollte noch einen vierten geben, in dem unter anderem der Lizard auch eine Hauptrolle gespielt hätte. Ja, weil die drei, die schon drin sind, ja so viel Screentime insgesamt schon haben. Ja. Da packen wir halt richtig noch einen rein, weil warum nicht? Wir haben genug Zeit, da mehr reinzupacken. Ja, ja, es sollte ja noch einen vierten geben, das ist ja alles auseinandergefallen. Es gibt auch keinen, der so oft gerebootet wurde, ey, leck mich am Arsch. Ja, typisch Politik mit und Firmengreed ist immer für die meisten Superhelden verantwortlich. Super Villains verantwortlich. Weil die haben ja gesagt, meine Firma läuft super. Ja, wir verkaufen die Firma. Warum? Wer entscheidet das? Ich habe die Firma aufgebaut, mein Name steht drauf. Sonst egal, du bist raus. Alles klar. Ich gehe mal ganz kurz. Ich reiß dir so sein Hemd auf. Ich gehe mal kurz meinen Anzug. Ich komme gleich wieder. Woran merkt man den Bösen, der reißt sein Hemd auf? Ohne irgendwas anderes abzulegen. Ja. Oh nein, ein PS2 Power Ranger greift uns an. Stan Lee, Cameo, Blink It and You Miss It. Ist euch das aufgefallen? Wo da alles in die Luft fliegt, siehst du eine Sekunde lang, ganz kurz, Stan Lee, wie er sich von mir so ein kleines Kind rettet. Ganz kurz. Ich dachte, sein Auftritt wäre später in der Bibliothek. Das war im zweiten Teil gegen Doc Ock, gell? Ja, nein, stimmt. Die Bibliothek war Amazing Spider-Man. Ah. Skelettbombe, die war. Ja. Ich finde die super. Die war gruselig, ja. Die war gruselig, ja, aber jetzt sieht sie einfach nur so aus. Sie verwandelt sich in Cartoon-Skelette und zu Bröseln. Hervorragend. Er hätte auch 1:1 so aus Army of the Dead kommen können. Ja. Ich liebe den Anzug. Der Anzug von Green Goblin ist super. Auch wenn die Maske, ja, du könntest. Gut, Willem Dafoe hat halt so eine markante Fresse. Hat so eine markante Fresse. Da hättest du so viel besser was machen können, was sie auch später gemacht haben. Aber ich mag die Power Rangers Maske. Ich finde die super. Ich hätte ihn gern 10% cooler gehabt. Ja. Warum mit dem Cape? Genau. Weil ein Cape war alles 10% cooler. ein Cape, das sich dann in seine Düsen reinzieht. Ja. Oh, bitte. ich find's auch super, wo dann Spider-Man Mary Jane redet, wo zur Hölle will er mit dir hin? Hey, der entführt die Frau. Warum applaudieren wir? Und die freut sich auch noch, in seinen Armen zu sein. Das ist der feine Unterschied zwischen Entführer und Held. Der Entführer, der sagt dir, ich nehme dich jetzt mit, du hast keine Wahl, und der Held sagt nichts, der nimmt dich einfach mit. Ja, und sieht aus wie eine Schaufensterpuppe, an dem sie dranhängt. Es sieht so weird aus, einfach nur, what the fuck. Es war ja auch eine Puppe, an der sie da hängt. Ja, ja. Did he die? What the fuck? Wo stellte sie eigentlich nochmal ab? Im Park oder oben? Nee, schon irgendwo Park, auf einem Dach. Irgendwo auf einem Dach. Wo will er hin mit dir, habe ich geschrieben. Ist einfach auf dem Dach. So, du kannst ja selber gucken, wie du nach Hause kommst. Tschö. Ja. Die Goblin-Stimme ist fantastisch und die und oh Gott, ich liebe Willem Dafoe. Er ist so gut. So ein unterschätzter Schauspieler, obwohl er natürlich ein beliebter Schauspieler ist, aber ist bis heute unterschätzt, finde ich. Ja, Jameson ist der wahre Held, weil er hat nicht verraten, woher die Fotos kommen. Dass er das nicht getan hat, war so beeindruckend. So krass, das ist einem auch so. Nein, das ist aus einer anonymen Quelle, ich weiß es nicht. Wieso ist das? Die kommen per Post. Weil er einfach sagen könnte, so, Peter Parker, fuck you, lass mich in Ruhe. Ja, er hat nicht Peter beschützt, er hat sein Geld beschützt, aber trotzdem. Richtig, also trotzdem, für, ja. Ich sag nochmal, für mich ist J. Jonah Jameson der ein wahrer Mann. Nicht, weil er loyal jetzt in dem Punkt ist, nein. Er beschützt das, was ihm wichtig ist, sein Geschäft. Und sein Geld. Und wenn er jetzt sagt, dass Peter macht die Fotos, dann könnte Peter abgeworben werden. Und dann würde seine Zeitung sich nicht mehr verkaufen und dann könnte bankrott gehen. Also, nein. Der Daily Bugle. Ich finde es trotzdem super, dass er ihn beschützt. Finde ich trotzdem super. Und dann meine absolute Lieblingsszene. Sleep. Ja. Weißt du, wo wir das erste Mal Monster Hunter zusammengespielt haben, du die Schlafbombe wirst und du dir Sleep. Und ich wusste sofort, was du meinst. Und dann, das war der Moment, wo wir echte Freunde geworden sind. Die Stefan hat sich so gefreut, dass ich die Reference sofort erkannt habe. Ja. Also, ich liebe es. Weißt du, das Gas trifft ihn nicht mal. Ich liebe es. Zwei kostümierte Irre reden auf dem Dach. Herrlich. Dass er ihm wirklich nicht die Maske abgenommen hat. Er wollte nicht. Er hat, braucht er nicht. Warum auch? Ah ja, da kommt dann der obligatorische Hey, ich bin Mary Jane und ich manipuliere immerhin weiter. Aber ich habe jetzt ich darf dich kopfüber küssen und dich halb ersticken dabei. Ja, deswegen den ganzen Wasser, glaube ich, wirklich fast ertrunken. Ja. Vor allem, welche Frau würde nicht einen Wildfremden in einer Maske, der aussieht wie eine Puppe, kopfüber küssen? Ja, die ist einfach geil auf Leute, die große Aufmerksamkeit haben irgendwie. Das hast du in ihrer nassen Bluse gesehen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ist mir nie aufgefallen. Du meinst, dass es offensichtlich sehr kalt gewesen ist. Es war sehr, sehr kalt in diesem Wasser, ja. Die Falle von Goblin fand ich super mit der alten Oma. Oh nein! Vor allem das brennende Haus. Hey, sieh mal, da ist er. So 2 Kilometer weiter kommt Spider-Man dann halt. Wie hat die den gesehen? Die viel bessere Frage ist, warum lässt du dein Kind... Ich mag, wie er sich in Lichtgeschwindigkeit reinschwingt. Einfach schuh. Ja. Ich finde es viel interessanter, finde ich, warum lässt die ihr Kind in dem Haus, in dem brennenden? Wieso hat die das da reingebracht? Ja, ich zuerst und dann kann ich die Rettungskräfte anschreien, dass sie mein Kind nicht retten. Ja, genau, richtig. Ah, super. Die Falle von Goblin finde ich super. Die fliegenden Sägen, fies. Cool. Auch wenn es... Das Strange ist ja, die fighten nicht sonderlich oft. Aber wenn, dann auch nur relativ kurz. Da merkst du dabei irgendwas... Da war das Budget zu kurz. Für die Fights. Ja, es ist Willem Dafoe ist jetzt, glaube ich, auch nicht so der körperliche Dude. Ja, stimmt. Super, wie Norman rausgefunden hat, dass er Peter ist. Diese Szene an diesem Esstisch. Oh, so geil. Wo du die Spannung im Raum einfach schneiden kannst. Oh ja, wo er die. Ja, will er ja. Macht er ja im Prinzip, weil das Messer schärft. Ja, ja. Norman. Süß Kartoffel. Okay, schneid den Tod an. Wo sie ihn auf die Finger haut und er sie im Gedanken schon umgebracht hat. Ja, boah, herrlich. Ich liebe, die Szene war so gut. Aber auch das, wo Peter oben an der Decke hängt und dieser Blutstropfen runterfällt. Oder wie ich gesagt habe, Ketchup? Dafür war es doch so flüssig. Er steht da dran. Ketchup? Okay. Aber ich fand's geil, wie er das rausgekriegt hat. Eine Maske reicht für so eine gute Szene, wo er sich mit dieser Maske unterhält. Es ist halt. Ja, du meinst die Gollum-Szene? Richtig, ja, genau. Es war halt völlig bescheuert, dass er sich mit dieser Maske unterhält, aber trotzdem. Ja, weil er halt durch den Unfall halt eine Schizophrenie entwickelt hat. Das ist schon geil gemacht. Absolut, aber ich finde es halt cool gemacht. Und man musste dir halt vorstellen, er guckt die Maske an, aber redet gleichzeitig mit sich selber und kriegt auch die Maske zu. Ach, es ist schön. Schizophrenie, ein Spaß für die ganze Familie. Ah, super, wie er sie fertig beten lässt. Und erlöse uns. Erweit! Beende es! Vom Bösen! Ich liebe diese Szene. Finish it! From evil! Yeah! So gut. Oh, ach ja, und dann ist sie wieder da, die manipulative Bitch. Du magst sie echt nicht. Wie viele Kerle hatte die? Erst hatte sie Flash, vermutlich hat sie davor noch einen Haufen gehabt. Ich fand das so geil, wo Flash dann im Meer gesagt hat, hey MJ, komm her, wir fahren mit meinem neuen Auto. Das ist okay, gut, tut mir leid, Peter, ich muss gehen. Boah, voll das geile Auto! Fucking Bitch. Ihre scheiß gefärbten Haare sind vermutlich braun. Die Haarfarbe ist echt fürchterlich bei ihr. Ich weiß, sie hat rote Haare, aber das waren keine echten. Katastrophe. Ja, die haben die, glaube ich, noch roter gemacht, ja. Also, ich finde es krass, ich lerne gerade kennen, dass du sie echt richtig, richtig hasst. Ich habe MJ noch nie gemocht. Ich bin immer mehr so ein Gwen Stacy-Fan gewesen. Ja, ich kenne einige, die sie hassen und nicht mögen, aber du bist ja noch mal eine Stufe drüber. Ich habe geschrieben, was wollen die alle von MJ? Weil sie jetzt hier, entscheide dich, rette die. Sie ist das hübsche Mädchen von nebenan. Ja, so hübsch ist Kirsten Dunst, so hübsch ist auch noch nicht. Rette die Frau, die du liebst, oder diese random Kinder, die mitten in der Nacht eine Seilfahrt machen. Why not okay. both? Ich habe gesagt, lass die Alte ruhig. Lass die Alte ruhig fallen, ist okay. Vor allem, wie MJ da rumschreit. Ja, es ist fürchterlich. Ja, mein Gott, Damsel in Distress mal 10. Fürchterlich. Sie soll sich der Realität einfach stellen, dass die Kinder wichtiger sind als sie. Eigentlich schon, ja. Aber ich als Held hätte sogar noch die dritte Option gewählt. Ich verprügle einfach den Bösewicht. Dann kommt diese legendäre dumme Szene. You messed with Spider-Man, you messed with New York. Oh, fuck you. Ja, ich weiß, es war nach 9-11, aber dennoch, fuck off. Nein, da ist die Zugszene im nächsten Teil deutlich besser. Ja, da ist die eindeutig besser, das stimmt allerdings, ja. Guter Standoff mit dem Kobold, erst auf der Kobold ihn verprügeln. Und dann darf er ihn verprügeln, finde ich super. Schlagabtausch im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann never trust a businessman. Peter, bitte, ich werde dir noch niemals was tun. Beep. Ja, was für ein Arsch. Das Ende. Oh. Oh, zack, Dad. Der hat versucht, den Darth Maul-Move zu pullen und seinen Druiden einfach mit den Armband zu rufen. Ja, hat leider nicht funktioniert. Oh, hat schon bei Darth Maul nicht funktioniert. Zum Glück habe ich dich, Pete. Seit wann? Ja! Ich bin jetzt dein neuer, ich bin wie immer dein bester Freund. Dann MJ. Oh, hier, Peter, ich liebe dich. Mein Gott, MJ, entscheide dich. Oh, I hate it. Goddammit. Die Dialoge sind weird in dem Game. In dem Game, Im Game auch. Im Game auch, ja. Es ist ja zu 90% ein PlayStation 2-Spiel, die Zwischensequenzen. Das Acting ist manchmal echt nicht auf der Höhe, weil ich habe es auf Englisch geguckt. Tobey Maguire ist so, hey MJ, du bist so toll. Mhm. Der Spider-Man ist alles super. Da merkst du halt einfach, was für einen Unterschied halt die deutsche Synchro macht. Übel, absolut. Aber dennoch, meines Erachtens ist es immer noch ein guter Film. Wenn er seine Schwächen hat, ist es immer noch ein sehr, sehr guter Film. Für mich, Retrospektive immer noch eine 7,5 von 10. Für mich ist auch eine gute 7 von 10, ja. Bei dir, Markus? Ja, eine 7 gebe ich noch. Eine 7 gibst du noch. Ja, er hält sich immer noch ganz gut für das, was er ist. Eigentlich war es ja der Start des Reboots davon, dass Superheldenfilme überhaupt zurückkamen. Ja. Das war einmal Spider-Man und dann die X-Men-Filme. Das waren so die Filme, die Comic-Filme zurückgebracht haben, nachdem Batman mit, welcher war das? Der mit Mr. Freeze halt, der hat Comic-Filme erstmal für 10 Jahre begraben. Batman und Robin. Oh. Oh ja, Batman und Robin, fantastisch. Oh, ich liebe diesen Film, mein Gott. Coole What Party, Leute. What kills the dinosaurs? What kills the dinosaurs? The Ice Age! Ice Age. Oh. Das lässt Jesus. Mich kalt. Stop it, Bird Boy! Fuck me, ich liebe diesen Film, er ist so schlimm. Er ist halt so schlecht. Er ist so schlimm. Es ist eine reine Batman-Komödie, aber das ist was für einen anderen Tag. Das ist was für einen anderen Tag. Ja, aber dennoch dafür, dass es der erste tatsächliche Superheldenfilm nach langer Zeit wieder war und vor allem, dass es ein Spider-Man-Film war mit einer der beliebtesten Comic-Figuren überhaupt, hatte der einen riesengroßen Erfolg, weswegen es danach noch zwei weitere Teile gab, die wir natürlich auch besprechen werden. Jo. Und da würde ich euch aber erstmal noch danken, dass ihr heute mit mir da wart und über den großartigen Spider-Man von 2001, mein jederzeit, Gott, ist zwar immer wieder 22 Jahre alt, verflucht Scheiße. Sag das nicht so laut, pssst. Dass wir über den geredet haben. Nächstes Mal reden wir über Sam Raimi's Spider-Man 2. Ich freue mich drauf. Auf der Suche Bis nach dann. Noch mehr Geld. Auf der Suche nach noch mehr Geld. Fantastisch. Oh, macht's gut, bis dann.